Erster, dies ist ein Lied und ein Psalm von den Söhnen Korachs. Es ist ein Lied von Heman. Zweiter Herr, mein Gott, ich rufe am Tag um Hilfe. Auch in der Nacht schreie ich zu dir. Dritter, bitte höre mein Gebet. Höre mir zu, wenn ich dich um Hilfe bitte. Vierter, ich habe sehr viele Probleme. Mein Leben ist fast zu Ende. Fünfter, die Leute denken, ich sterbe bald. Ich habe keine Kraft mehr. Sechster, ich gehöre zu den Toten im Grab. Du denkst nicht mehr an sie. Sie sind von dir getrennt. Siebter, du hast mich in ein tiefes Loch gelegt. Dort ist es sehr dunkel und tief. Achter, du bist sehr wütend auf mich. Deine Sorgen drücken mich wie schwere Wellen nieder. Neunter, du hast meine Freunde weit weggeschickt. Sie finden mich jetzt schrecklich. Ich kann nicht weg. Zehnter, meine Augen sind schwach vor Elend. Jeden Tag rufe ich dich, Herr. Ich strecke meine Hände zu dir aus. Elfter, machst du Wunder für die Toten? Stehen die Toten auf und loben dich? Zwölfter, erzählt man im Grab von deiner Liebe? Spricht man im Tod von deiner Treue? Dreizehnter, sieht man deine Wunder in der Dunkelheit? Kennt man deine Hilfe im Land des Vergessens? Vierzehnter, aber ich schreie zu dir, Herr. Jeden Morgen bete ich zu dir. Fünfzehnter, Herr, warum willst du mich nicht mehr? Warum versteckst du dich vor mir? Sechzehnter, ich bin schon seit meiner Jugend krank. Deine Schrecken machen mich sehr schwach. Siebzehnter, dein Zorn ist über mich gekommen. Deine Schrecken haben mich kaputt gemacht. Achtzehnter, sie sind immer um mich herum wie Wasser. Sie schließen mich von allen Seiten ein. Neunzehnter, du hast meine Freunde von mir entfernt. Nur die Dunkelheit ist noch bei mir.